Erster König Darius regiert seit 2 Jahren. Gott spricht zu Haggai. Haggai spricht zu Serubabel, Sohn Sealtiels. Er spricht auch zu Josua, Sohn Josadaks. Zweiter Gott sagt, die Leute warten. Sie bauen mein Haus noch nicht. Sie sagen, es ist zu früh. Dritter, dann sprach Gott wieder durch den Propheten Haggai. Vierter, ihr wohnt in guten Häusern. Aber mein Haus ist kaputt. Warum macht ihr das? Fünfter Gott sagt, schaut euch euer Leben an. Sechster, ihr arbeitet viel. Aber ihr habt wenig Essen. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber habt noch Durst. Ihr habt kein Geld. Siebter Gott sagt, denkt genau über euer Leben nach. Achter, geht auf den Berg. Holt Holz für mein Haus. Baut es fertig. Dann freue ich mich. Neunter, ihr wolltet viel Ernte. Aber es war wenig. Warum? Mein Haus ist kaputt. Ihr denkt nur an eure eigenen Häuser. Zehnter, deshalb gibt es keinen Tau. Die Erde gibt keine Früchte. Elfter, ich brachte Trockenheit über das Land. Es gibt kein Brot und keinen Wein. Menschen und Tiere haben Hunger. Alles geht kaputt. Zwölfter, Serubabel, Sohn Sealtiels, und Josua, Sohn Josadeks, hörten auf Gott. Das Volk hörte auch. Sie hatten großen Respekt vor Gott. Dreizehnter, Haggai sagte, Gott ist bei euch. Das ist sein Versprechen. 14. Gott gab Serubabel, Sohn Sealtiels, und Josua, Sohn Josadaks, neuen Mut. Das ganze Volk half mit. Sie arbeiteten am Haus Gottes. 15. Das war am Tag 24 im 6. Monat. Darius war der König,